Podcast Versuchslabor. Hallo, Tests, also so. Moin. Moin zusammen, hier ist der Karl aus dem Podcast Versuchslabor, also der Praktikant. Jetzt erschreckt man nicht direkt, ne, was hier passiert gerade. Naja, das ist er jetzt so. Also hier der Chef, der hat gestern so Silvester gefeiert. Oh, so ziemlich heftig. Und dann sagt er irgendwann, Karl, komm mal rüber. Komm mal hier, ja, schau mal hier, da hast du den. Da hast du den Schlüssel für das hier Podcast-Versuchslabor. Viel Spaß damit. Das schenke ich dir quasi jetzt so nochmal nachträglich zu Weihnachten. Da kannst du mitmachen, was du willst. Also das ist jetzt deins. Da kannst du irgendwie aufnehmen oder irgendwas, weil der Chef hat ja meinen kleinen Podcast, den ich hab, den hat er irgendwie für diese Tupperdosensucher da jetzt zweckentfremdet. Um da irgend so eine komische Story zu erzählen. Ja, ach, das ist auch so ein Ding. Da hat er irgendwie auch meinen Namen jetzt dann genommen. Also der Typ, der da irgendwie so dappisch durch die Gegend rennt und versucht sich das mit diesem Geocaching alles mal anzuschauen, den hat er auch noch Karl genannt. Das bin aber nicht ich, das ist irgendjemand anders. Das hat er sich nur so ausgedacht. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn, da hat er gesagt, Karl, wenn du irgendwas zu sagen hast, wo du meinst, dass irgendwer auf dieser großen, weiten Welt das hören will, hier, da hast du das Labor, viel Spaß damit, du kennst dich ja aus, du hast ja eh die Technik immer gemacht und die ganze Schneiderei und alles, das weißt ja, wie es geht. Jo, und jetzt sitze ich hier, beziehungsweise stehe ich hier und ja, dachte ich, sage ich mal Bescheid, ne, also, dann versuche ich das mal hier zu übernehmen, dieses Labor. Ich kann ja natürlich jetzt nicht so wie der Chef selber da mit groß irgendwelchen wichtigen Inhalten oder irgendwas, sondern ja, einfach raus, ne, damit was so los ist in der Welt vor allem, ne. Da gebe ich so viel, was mich aufregt. Mal gucken, ob ich das hier in Worte kriege. Naja, ne, und ja, der Chef selber lässt natürlich schön grüßen. Er sagt, jo, grüße mal alle, sagt er, und er hätte einfach jetzt zu wenig Zeit, sich auch noch um das Labor zu kümmern. Und ja, dann mache ich das halt. Also, ja, aber er hat auch recht. Also, da war ja jetzt vor Weihnachten und vor Silvester, da war ja hier da der Bär, wie sagt man, der Bär hier gesteppt, steppt der Bär, oh, tanzt der Bär oder was? Nee. Da tanzt der Papst im Unterhemd. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas halt. Ja, da war er mit Musik, war er unterwegs, immerzu. Da ist er jetzt da. Und das will er nächstes Jahr auch noch machen. Also nächstes Jahr will er auch hier mit diesen Seoul-Menschen oder wie die heißen da. Warte mal, muss ich mal gucken, genau, wie heißen die? Soul-Man heißen die ja, ja. Da hätte er wohl viel zu tun nächstes Jahr mit und dann will er auch wieder so auf Kneipentour gehen. Ich sag, ja klar, Chef, Kneipentour, machst du doch sowieso einen lieben langen Tag. Und er sagt, nee, nicht nur wegen der Sauferei, sondern er müsste auch irgendwie Musik machen, ne. Da irgendwie wäre das wohl so, da er damit Geld verdienen wird. Aha, okay, ja, habe ich noch nicht gesehen, aber okay, wenn er meint, dass das so ist, dann soll er das so machen. Naja, war irgendwie, aber toll, wo da er noch rumgehampelt, da irgendwie, das, wie hieß das, tief im Wald oder irgendwas, irgend so ein, ja, aber ich habe mal kurz vorbeigeschaut, weil ich sowieso da war, also Zirkuszelt, ist er das gewesen, da war ja jetzt nett gemacht, also da war so ein paar, ja, wie sagt man denn, also so Bäumchen waren aufgestellt und Äste und da waren ein paar Tische, da konnten die Jungs und Mädels dran sitzen. Ich meine, ich habe das nicht genau gesehen, das war nämlich, auch hier, das habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört, die Hörmupfe sagt das immer, etwa bumsvoll. Bumsvoll finde ich ein super Wort, das werde ich hier auch öfter benutzen, also etwa bumsvoll auf jeden Fall. Und ja, da habe ich seit langer Zeit den Chef mal wieder lächeln sehen. Also das scheint ihm schon irgendwo so richtig Spaß gemacht zu haben, da er da mit seinen Jungs da ein bisschen da hier an dem Darm zupfen konnte, da auf seiner E-Klampfe. Also ja, Da sah er mal richtig wieder so aus, wie ich ihn früher gekannt hab. Ach, je, je. Ja, auf jeden Fall soll ich dann noch sagen, wer den Chef selber hören will, der soll dann bei Gelegenheit auf dem Raucherbalkon vorbeikommen. Das wird er wohl weitermachen, hat er gesagt. Das wird irgendwie so, ja, das ist halt so ein, kommt das Wort wieder, Community pro Projekt, sagt er immer. Ist ein geiles Community-Projekt, sagt er. Und das ist ihm wichtig, dass er da die anderen Leute trifft und da, dass man da miteinander quatschen kann. Das fände er gut. Ja, und dann hat er hier noch seinen komischen Dingens da, die da, ach, wo die immer irgendwelche Leute umbringen. Da gibt es auch noch so was, wo er dann immer mal ganz, ganz wichtig unten im Keller verschwindet. Also da, ich habe jetzt gerade hier aufgeräumt, hier liegen auch 1000 Zettel oben da von diesem, wie heißt er das jetzt noch? A Face of Death steht da. Face of Death, sagt er immer. Ja, ich weiß ja nicht, ob man das so ausspricht. Ich kann ja kein Englisch. Nicht so richtig, habe ich ja nie gelernt auf der Waldorfschule. Naja, hilft ja nix. Ja, da wäre auf jeden Fall auch jede Menge beschäftigt und da wüsst du noch gar nicht, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und hast du nicht gesehen. Naja, gut, habe ich gesagt, Chef, dann gib mir den Schlüssel, ich räume mal auf und dann, wenn du meinst, das wäre eine gute Idee, dann sag ich halt ab und zu mal Hallo und erzähle den Leuten ein bisschen so, was du machst und wie der geht. Vielleicht, ja, wenn das jemand hören will, das weiß ich ja nicht. Und ja, mein Leben persönlich ist ja nicht so jetzt prickelnd oder irgendwas. Das ist ja mehr so, ja, wie immer so als Praktikant, ne? Da hast du halt irgendwie immer ein bisschen hier und da irgendwelche Knechtdienste da zu machen. Und ja, wisst ihr ja, also ich, Frau, Kinder habe ich ja nicht. Da hat der Chef und hat auch gesagt, ach, die ist jetzt auch so in einem Alter da, die Töchter, dass sie das irgendwie da überhaupt keine Zeit mehr für haben, da ihn zu unterstützen, dass er euch was aufnehmen kann. Na gut, dann lassen wir das halt an der Stelle erst einmal sein und ja, ich guck mal, was ich hier zusammenstöpseln kann an der Stelle. Er schickt mir immer hier so kleine Nachrichten da auf diesem Telegram und da steht, lieber Karl, wenn du schon dabei bist, dann bedank dich nochmal bei den Jungs vom Pottwichteln. Okay, das will ich dann hiermit auch tun. Also das scheint ja ein Riesending gewesen zu sein mit dieser Pottwichtelei. Also was er meint, da hätten die Jungs und Mädels da aus dieser Podcast-Szene mal richtig gezeigt, was sie kreativ so alles drauf haben irgendwo, ne? Ja, ich habe auch mal reingehört. Ja, das ist nett, ne? Das ist also richtig gut gemacht, das muss man schon sagen. Also, ja, sein Balkon war auch dabei, da war er ganz aus dem Häuschen, wie toll das da geworden ist. Ja, ja, es ist halt, warte mal, ich mach mal eben hier. Also, mal erstmal so eine Kippe anmachen. So, jetzt geht besser. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Night of the Pots, sollte ich hier noch sagen. Pottwichteln ist vorbei und am 18. Februar geht das los, ne? Dann ist mal wieder hier diese große Nacht der, wie heißt es so schön, Podcaster, also Night of the Pots. Und da ist so noch ein Termin frei, soll ich auch sagen. Und da sollte mal gucken, irgendwo raucherbalkon.de, da gibt es so einen Reiter, da steht Night of the Pots oder NOTP oder wie das heißt. Also einen hätte er wohl noch frei, soll ich mal so bestellen an dem Punkt hier von dem Podcast, ja. Ja, ansonsten ist es Winter und es ist ganz schön kalt, aber es gibt keinen Schnee hier bei uns. Da in diesem bayerischen Dorf, wo wir hier untergebracht sind. Ja, ich bin draußen, weil ich muss zum Rauchen immer rausgehen. Das ist ja nicht Raucherhaushalt hier, ne? Raucherbalkon hin und her, im Haus wird hier nicht geraucht, ja. Und ich habe gerade noch gehört, da ist gerade tatsächlich noch so ein Böller losgegangen. Also irgendeiner ist jetzt gerade wach geworden. Das heißt, er ist aus dem Bett gefallen, ist wahrscheinlich irgendwo gestern Nacht um 11 eingeschlafen und hat gesagt, hoppala, ich habe nicht verpasst, ich hau nochmal einen raus. Ich meine, macht ja keinen Sinn, wenn die Sonne scheint. Aber gut, es macht bumm, zisch, pisch, pusch, beng oder irgendwas. Ja, vielleicht hört er das im Hintergrund, ich bin ja draußen. Weiß ich nicht. Naja. Also da, oh, da war gestern auch was los. Ja, meine Herren, kannst du dir ja nicht vorstellen. Eine ganze Stunde lang haben die hier rumgetan. Also was da an Geld in den Himmel fliegt, auch wenn ich da so, sag ich mal so, die Hälfte von eurem Konto hätte, dann könnte ich aber den Job hier kündigen als Praktikant. Ne? Da wäre ich schon ganz einen Schritt weiter. Ja, und was hat er mir noch aufgeschrieben? Lass mal gucken, Versuchslabor müssen wir eh machen, weil unter Vertrag bei Teddy Gone Anywhere. 40 Hertz steht hier. Okay. Jo, das stimmt. Da sind wir ja auch noch mit dem Boot. Da, ach, du liebes Lieschen. Ja. Also ihr seht, da kommt einiges an Arbeit auf mich zu, um hier das Erbe von dem Versuchsleiter hier zu übernehmen. Aber ich guck mal, was ich machen kann. Und vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß dran. Das weiß ich ja nicht. Das sehe ich ja dann, ne? Auf jeden Fall, nach wie vor, irgendwas wird hier auf diesem Feed dann mal rausfallen, das, was mir halt gerade einfällt und wenn ich Zeit und Lust habe und, ja, wenn ich mich aufregen muss, dann werde ich das auch hier machen jetzt, also, ja, wie gesagt, mein eigener Podcast, ja, Muggel-Story-Zeug, ne, weiß ich ja nicht, hier, ihr Geocacher, wenn ihr da Bock drauf habt, dann hört euch das halt an, ne, ich persönlich bin ja da nicht so mit diesem Zeug da so durch die Gegend laufen im Wald und oder was weiß ich. Naja, jeder wie er mag. Also in dem Sinne, bleibt mir noch euch zu wünschen für das neue Jahr. Ja, was wünscht man denn? Ich sag mal, guten Appetit oder so. Irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht, was man da sagt. Also in dem Sinne, macht es gut. Bis bald, der Karl.